Morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Now, look, we have already become such incredible Christians. Schau, wie einzigartige Christen wir schon geworden sind. We've added already so many things to our Christian faith. Wir haben bereits so viele Dinge zu unserem christlichen Glauben hinzugefügt. Goodness, Güte, understanding, Erkenntnis, self-control, Selbstbeherrschung, perseverance. Durchhaltevermögen. And now to perseverance we add godliness. Und jetzt fügen wir zum Durchhaltevermögen noch Gottesfurcht hinzu. What does godliness mean? Was bedeutet Gottesfurcht? Now, I don't know in your language, Ich weiß nicht, wie es in deiner Sprache aussieht. but in some languages godliness has a very kind of a negative religious tonation. Aber in manchen Sprachen hat Gottesfurcht einen sehr negativen religiösen Ton. Like you can't enjoy anything in life because you're such a godly man. Als könntest du im Leben nichts mehr genießen, weil du so fromm bist. You're not even a normal human being anymore. You're the strange human being. Als wärst du nicht einmal mehr ein normaler Mensch, als wärst du ein etwas seltsamer Mensch, Don't know how to laugh. der über nichts lachen kann. No, I don't believe that's what godliness means at all. Ich glaube nicht, dass es das ist, was Gottesfurcht überhaupt bedeutet. Now remember, the Bible says that you supplement it. That means you have to add that to your Christian faith. Erinnere dich, die Bibel sagt, du sollst es ergänzen. Das heißt, du musst es zu deinem christlichen Glauben hinzufügen. Now in the original Greek, the word godliness, Im griechischen Original bedeutet das Wort Gottesfurcht it means a reverence for God. Ehrfurcht vor Gott. We have to have this reverence for God. Wir müssen diese Ehrfurcht vor Gott haben. I think there's a big difference between being religious and between having a true reverence for God. Ich glaube, es gibt einen großen Unterschied zwischen religiös sein und Ehrfurcht vor Gott haben. I give an example. Ich gebe dir ein Beispiel. Many Christians who are religious, Viele Christen, die religiös sind, when you go to a church building, sobald sie in ein Kirchengebäude, in ein Gemeindegebäude gehen, you have to completely act different, act so different. müssen sie sich ganz anders verhalten. Now you're in the house of God. We have to have reverence here. Jetzt bist du im Haus Gottes. Wir müssen hier Ehrfurcht haben. Well, God is not going in and out of the building. Nun, Gott geht nicht in das Gebäude hinein und wieder hinaus. God is every place. Gott ist an jedem Ort. If I have reverence of God, I have to have it every place all the time. Wenn ich Ehrfurcht vor Gott habe, muss ich sie überall haben, die ganze Zeit. I don't suddenly act differently because I'm in a building called church. Ich verhalte mich nicht plötzlich anders, nur weil ich mich in einem Gebäude namens Kirche oder Gemeinde befinde. So my reverence for God shows in the way I interact with people. Meine Ehrfurcht vor Gott zeigt sich in der Art und Weise, wie ich mit Menschen umgehe. It shows how I treat everybody every day. Sie zeigt sich darin, wie ich andere im Alltag behandle. Why does it show in the way I treat people? What does it have to do with reverence with God? Warum zeigt sich das in der Art und Weise, wie ich Menschen behandle? Was hat das mit Ehrfurcht vor Gott zu tun? Well, if God is love, Nun, wenn Gott Liebe ist when I don't treat people in love, that means I don't really have reverence for God, who is love. und ich die Menschen nicht in Liebe behandle, bedeutet das, dass ich Gott, der Liebe ist, nicht wirklich ehre. See what I'm saying? Verstehst du, was ich damit sagen will? So the way I live my daily life shows if I have real reverence for God. Die Art und Weise, wie ich mein tägliches Leben lebe, zeigt also, ob ich echte Ehrfurcht vor Gott habe. If I only have reverence for God in special places or special situations, Wenn ich nur an besonderen Orten oder in besonderen Situationen Ehrfurcht vor Gott habe, I think I'm religious instead of having real godliness. bin ich religiös, anstatt wirklich Gottesfurcht zu haben. Now, I understand that there are certain behaviors for certain places. Ich verstehe, dass es bestimmte Verhaltensweisen für bestimmte Orte gibt. But that's not reverence for God, that's simply respecting a certain place. Aber das ist keine Ehrfurcht vor Gott, sondern einfach nur der Respekt vor einem bestimmten Ort. If you go to a nice restaurant, you act in a different way than if you go to McDonald's. Wenn du in ein schönes Restaurant gehst, verhältst du dich anders, als wenn du zu McDonald's gehst. So we mustn't confuse how we act in certain places with our reverence with God. Wir dürfen nicht ein Verhalten an bestimmten Orten mit unserer Ehrfurcht vor Gott verwechseln. Because God is everywhere, God loves everybody, and Christ lives in me. Gott ist überall, Gott liebt jeden und Christus lebt in mir. I've never liked it when people added kind of reverently towards God in a building, and then they go out and then they fight with each other. Ich habe es nie gemocht, wenn Menschen sich in einem Gebäude irgendwie ehrfürchtig gegenüber Gott verhalten haben und dann rausgehen und sich gegenseitig bekämpfen. The godliness or the reverence for God that Peter talking about is a lifestyle. Die Frömmigkeit oder die Ehrfurcht vor Gott, von der Petrus spricht, ist ein Lebensstil. It expresses you from the morning you get out of bed to the moment you go back to bed. Sie drückt sich aus von morgens, wo du aufstehst, bis zu dem Moment, an dem du wieder ins Bett gehst. I believe that Christians should be known without even opening their mouth. Ich denke, dass Christen bekannt sein sollten, ohne auch nur den Mund zu öffnen. Of course we open our mouth and preach the gospel. Don't hear what I'm not saying. Natürlich machen wir den Mund auf und predigen das Evangelium. Hör nicht, was ich nicht sage. But by our reverence for God and our honor for each other, people should know that we are Christians. Aber an unserer Ehrfurcht vor Gott und unserer Ehre füreinander sollten die Menschen erkennen, dass wir Christen sind. Ich glaube nicht, dass Petrus über religiöses Reden spricht, sondern über einen Lebensstil. So ask yourself this question. Stell dir selbst folgende Fragen. Have I added this to my life? Habe ich das meinem Leben hinzugefügt? Do I treat other people? Do I have my attitude towards money? Every day do I live in reverence of God? Behandle ich andere Menschen gut? Habe ich die richtige Einstellung zum Geld? Lebe ich jeden Tag in Ehrfurcht vor Gott? If that becomes our lifestyle, the world will quickly see that we are very different. Wenn das unser Lebensstil wird, wird die Welt schnell sehen, dass wir ganz anders sind. But what happened? Aber was ist passiert? We kind of have reverence many times in a church meeting or church setting. Wir haben oft eine Art von Ehrfurcht in einer Gemeindeversammlung oder in einem kirchlichen Rahmen, in einer kirchlichen Umgebung. Well, then in our day-to-day life, we just don't live like this. In unserem täglichen Leben aber leben wir nicht so. This makes us kind of hypocrites. Das macht uns zu einer Art Heuchler. So let's add this godliness, this reverent lifestyle, as a normal part of our life. Fügen wir doch diese Gottesfurcht, diesen ehrfürchtigen Lebensstil, als einen ganz normalen Teil unseres Lebens hinzu. Remember, every place you go, every person you meet. Denk daran, dass jeder Ort, an den du gehst, jeder Mensch, den du triffst. Remember, they are all very special people to God, so live reverently towards God and honor people. Für Gott etwas ganz Besonderes ist. Lebe ehrfürchtig gegenüber Gott und ehre die Menschen. Then people will realize that we are true Christians. Dann werden die Menschen erkennen, dass wir wahre Christen sind. Tomorrow we're going to add something else. Morgen werden wir noch etwas anderes hinzufügen. See you guys tomorrow. Bis morgen, Leute.